gone. Diffusos is up with the guests and gone. Ja, hallo, ihr Rübensüßchen. Es ist Freitagabend. Herzlich willkommen zur Musik aus Flingernort von und mit Sam Hoppenstedt und Katta Labonte. Ihr hört jetzt die Sendung mit der abwechslungsreichsten Musik aus Düsseldorf, der ganzen Galaxis und noch darüber hinaus. Heute an meiner Seite der Tobi. Hallo. Ja, hallo, hallo. Tja, Tobi, Sam ist leider krank. Schnüff. Ja, zum ersten Mal, glaube ich, in diesem Jahrzehnt. Man ist versucht zu sagen... Jahrhundert. Ja, zum ersten Mal in diesem Jahrhundert oder gar Jahrtausend. Wir wünschen unserer Frau Hoppenstedt an dieser Stelle ausdrücklich gute, gute Besserung. Sag mal, Tobi, ich habe mich am vergangenen Wochenende mal mit meinem Schwiegersohn über die Oberkasseler Brücke unterhalten. Weißt du eigentlich, wie lange es die schon gibt? Seit 1898. 1898, ja, ja, genau. Stimmt. Gebaut wurde sie auf Initiative der damals neu gegründeten Rheinbahn AG. Und zwar deshalb, um auch im linksrheinischen Raum Industrie ansiedeln zu können. Denn Düsseldorf war komplett mit Industrie zugebaut. Denn die Aktionäre der Rheinbahn in den ersten Stunden, das war nicht die Stadt Düsseldorf, das waren überwiegend Wirtschaftsfreaks. So ist es. Also wurde die Brücke zwischen 1896 und 1898 gebaut und so ganz nebenbei entstand dadurch die erste Fernbahn, und zwar zwischen den beiden Städten Düsseldorf und Krefeld. Die K, genau, und die gibt auch noch, die heißt heute U76. U76, ja. Düsseldorf war damit auch längerfristig linksrheinisch unterwegs. Also ich meine, linksrheinisch war bis dahin immer ein Kölner Privileg. Ja, und es ist schon eigenartig, wenn man heutzutage Bilder betrachtet, die vom jetzigen Lugplatz um 1900 entstanden sind und in Richtung Belsenplatz führen. Da sind die Bahngleise in der Mitte, links und rechts des Bahnkörpers sind Straßen angelegt. Aber was komplett fehlt, ist die Bebauung. Nicht ein Haus steht da, wo heute die berühmte Oberkasseler Szene beginnt. Gähnende Leere. Gott sei Dank nicht bei uns heute, denn es gibt jetzt die Musik, die ihr sonst nirgendwo so hören könnt. Und dazu gibt es Comedy aus Düsseldorf von der Twin Comedy. Genau. Man kann übrigens noch dazu sagen, das war keine Straßenbahn damals, das war eine Kleineisenbahn. Eine kleine. Die durfte auch schneller als heute. Show me a sign. Show me the way. Help me to rise before it's too late. I've got a lot to learn. Some trust I've yet to earn before the end of my days. It's been a long time waiting here for nothing. So future, make some sense of this insanity. I spend much more than I can borrow. time, but it's quietly killing me. It's a fire in which we burn. Like days. Thank you. Herbert, such mal einen schönen Sender. Jo. Und nimm die CD raus. Jo. Ih, Herbert, wie kommen die Schleimblasen in den CD-Player? Ih, es tanzt mich an. Wir unterbrechen diese Sendung für eine wichtige Durchsage. Sollte auch bei Ihnen gelegentlich eine wabbelige, blassblaue Masse aus dem Radio wabbern oder ein olivgrüner Tentakel nach Ihnen schnappen, hören Sie den falschen Sender. Schalten Sie ganz einfach um zur Musik aus Flingern Nord. Musik aus Flingern Nord. Es lebt. Herbert, bevor ich gehe, was macht eigentlich dein neuer Roman? Ach, der gnädige Herr ist mal wieder künstlerisch tätig, ohne mir etwas zu sagen. Aus gutem Grund, Martha, du kritisierst mir immer so hart, dass ich meine gesamte Kreativität einbüße. Ich kenne ja auch keinen anderen Menschen, der so viel Unsinn zusammenschreibt und dann auch noch einen Horrorroman. Wolltest du über ein blutrünstiges Ungeheuer raten, Herbert? Jo, über einen Homunculus und El Jul. Und als Hauptakteur hat er sich einen Werwo-Was-Wolf ausgedacht, der immer Niesanfälle bekommt, sobald jemand Hilfe ruft. Aber, jetzt wird alles anders in dem historischen Roman aus dem 15. Jahrhundert, der in der Birkenstraße spielt. Hier ist es. Zeig mal her das Manuskript. Der Graf von Flingern Nord. Etwas Originelleres ist dir nicht eingefallen. Hast du auch ein Pseudonym, Herbert? Er nennt sich Carlos Sahara. Erstes Kapitel, die Überschrift Lord Pommes und der Eisenlümmel. Schon der erste Satz ist eine Katastrophe. Die Gräfin Josephine Kotzbauer sah Lord Pommes an. Sir, ich zeige sie um Verbittung. Wie, was? Und wann kommt der Eisenlümmel ins Spiel? Wahrscheinlich nach dem Rito der Hüttenbastard, Muff Potter den nackten Messdiener und seinen Freund Rumsbein Porky bei der Gräfin verraten haben und Lord Pommes von Wer, Wo, Was, Wolf gebissen wird. Ja, du Schrippe, du! Ach, Herbert. Ach, Herbert. Picture on the wall, watch the seasons fall, turn the page and put the light out, to fall in love or fall from grace, here I stand again, hope is not enough and faith it don't come easy. Again, there's one. Wash away the great divide. We'll build a lighthouse and watch the ships roll in. To see beneath this pale visage and feel the all-pervading glow. Wake from years and years of sleeping. Raise the torches. We'll shine on. Bring the I'm lost, or all I've heart just so. Trust in the earth and the sky, just like you've been told. And the life you created, all the way that seems hard, will bring you the whole of the world. But you need to tread lightly at first, and though at times it's not easy, soon your heart will be full. To go, I listen to the void before it split in two. But you can't deny this molding at you. Relive the shame, break from the mundane.

quei giorni precisi, con tuo figlio nella mano sbagliata, un signore regala sorrisi sul confine di una donna incantata. E avvertirne la bocca il sapore di un caffè ad un passaggio sbagliato, e son tutti presagi di tempe e dolore, le emozioni che non hai ascoltato. Allora portala via, tu che conosci l'estate, perché le storie d'inverno, lo sai, son tutte sbagliate. Sarà il tempo a scolpire la vita e sorrisi ed un sogno, una notte, una data in comune ad uccidere il colore del mare e il rumore del vento.